nicht mehr. Das alles kann ich gerne wenden. Jedes Wort ist Gold wert. Und ich verzichte gern auf funkelnde Edelsteine. Das alles steckt in der Zeile, denn jedes Wort ist Gold wert. Trag mein Reichtum im Kopf, denn jedes Wort ist Gold wert. Trag mein Reichtum im Kopf, denn jedes Wort ist Gold wert. Trag mein Reichtum im Kopf, denn jedes Wort ist Gold wert. Trag mein Reichtum im Kopf, denn jedes Wort ist Gold wert. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber Erfolg hält nicht ewig. An uns beiden ist das egal, weil wir das Gold in der Kehle haben. Erstmal sucht man den Weg und dann geht man ein Leben lang. Doch wenn alles vorbei ist, was bringt der Stolz und die Ehre? Dann lege Worte auf die Waage, schätzt den Wert ein. Aber alles, was ich sage, ist nicht billig, weil ich's ernst mein. Vom Bruder bis zum Erzfeind schließe ich jeden in mein Herz ein. Denn auch wenn es mal wehtut, diese Demut will gelernt sein. Dicker, wenn ich was sag, hör zu, dann bleibt keine Frage offen. Darum nimm mein Hab und Gut, lass mir nur ein paar warme Socken. Guck, die Leute sehen mich an, stehen stramm und salut. Hör mal, das bewirken diese Wörter, darum sag ich dir: Verbrenn mein Geld, ich brauch's nicht mehr. Das alles kann ich gerne bändeln. Jedes Wort ist Gold wert. Und ich verzichte gern auf funkelnde Edelsteine. Das alles steckt in der Zeile, denn jedes Wort ist Gold wert. Trag mein Reichtum im Kopf, denn jedes Wort ist Gold wert. Trag mein Reichtum im Kopf, denn jedes Wort ist Gold wert. Trag mein Reichtum im Kopf, denn jedes Wort ist Gold wert. Trag mein Reichtum im Kopf, denn jedes Wort ist Gold wert. Nicht meine Uhr, nicht mein Auto, definier mich nicht über meinen Besitz. Ich wusste schon, wer ich bin, als es noch keinen gab. Lass nicht den Schein entscheiden, nie ab Ressourcen. Wie's Universum unendlich, spuck die Worte in der stabilsten Währung. Sie müssten mir den Mund zunehmen, damit diese Quelle versiegt. Ich spreche es aus und es wird wahr. Kenne den Wert ohne Zertifikat. Schweigen ist Silber, reden ist Gold. In unserem Fall ein Gedanke, der leuchtet. Nimm ihn an und trag ihn an deiner Brust wie ein Talisman. Ersetzt keinen Rost an. Bleibt immer kostbar, manchmal reicht schon ein Satz, der alles kurz erklärt wie eine Postkarte. In jeder Oktave spreche es aus, es wandert in dein Ohr und trifft dein Herz. Nicht umsonst sagt man am Anfang war das Wort deswegen. Verbrenn mein Geld, ich brauch's nicht mehr. Das alles kann ich gerne wenden. Jedes Wort ist Gold wert. Und ich verzichte gern auf funkelnde Edelsteine. Das alles steckt in der Zeile, denn jedes Wort ist Gold wert. Trag mein Reichtum im Kopf, denn jedes Wort ist Gold wert. Trag mein Reichtum im Kopf, denn jedes Wort ist Gold wert. Trag mein Reichtum im Kopf, denn jedes Wort ist Gold wert. Trag mein Reichtum im Kopf, denn jedes Wort ist Gold wert. Und Leute, hört mal bitte auf, mich zu nerven, dass ich irgendwas erklären soll. Meine Texte sind zu wertvoll, nicht umsonst nennt man es Wortschatz. Vielleicht kau ich euch ein Ohr ab, aber vielleicht bringt's euch auch was. Denn Worte zeigen am besten, was du drauf hast. Der Schauplatz, die Rhythmik, dieser Drums, der Star der Show, die Textpassagen. Erinnere mich an Tracks von Nas, doch nicht, was meine Lehrer sagten. Dicke, alles leere Phrasen. Worte bauen dich auf oder zerbrechen. Nicht seitdem mir das bewusst ist, denk ich nach, bevor ich spreche. Jetzt verbrenn mein Geld, ich brauch's nicht mehr. Das alles kann ich gerne bänden. Jedes Wort ist Gold wert. Und ich verzichte gern auf funkelnde Edelsteine. Das alles steckt in der Zeile, denn jedes Wort ist Gold wert. Trag mein Reichtum im Kopf, denn jedes Wort ist Gold wert. Trag mein Reichtum im Kopf, denn jedes Wort ist Gold wert. Trag mein Reichtum im Kopf.